Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, da sind wir wieder. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht wieder. Das heißt, ihr könnt hier bei mir anrufen, wenn ihr euch mit mir hier in der Sendung unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Daniel ist der erste heute Nacht. Ja, guten Morgen. 18 Jahre alt, schönen guten Morgen. Ja, genau, morgen. Ich hab ein großes Problem. Also für euch ist es vielleicht ein bisschen lustig, aber für mich ist das doch ein bisschen größeres Problem. Mhm. Und zwar, ich bin seit heute, genau heute, einen Monat mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und das Problem ganz einfach ist, wenn ich mit ihr schlafe, das erste und zweite Mal bin ich 0, nix gekommen und das war es dann auch schon. Ja, ist nicht so lustig, ist schon okay. Ja, und also, gut, dann das dritte Mal ist kein Problem, das klappt alles super. Ja. Aber ja. Das erste und zweite Mal, das ist eine Minute oder zwei Minuten, dann wartet auch schon. Mhm. Aber es funktioniert immerhin das dritte Mal dann noch. Ja, klar, das passiert dann viertes Mal nach auch noch, klar. Mhm. Sie sagte, das macht ihr nichts, dass er die ersten zwei Mal nichts wird. Mhm. Aber andersrum sagt sie auch, sie will nicht immer dreimal mit mir schlafen, um auch Spaß zu haben. Ja, ja gut, aber ich meine, das Problem wäre wirklich ein Problem, wenn du nach dem ersten Mal dann nicht mehr könntest. Ja gut. Ne? Aber so ist es ja, eigentlich könnt ihr das doch genau auch mit in euer Liebesspiel mit einbeziehen. Das ist dann halt bei dir jetzt in der Anfangszeit, ich meine, ihr seid ja erst einen Monat zusammen. Das wird sich vielleicht auch schon wieder ein bisschen geben, ja, in den nächsten Monaten, sage ich mal. Mit den anderen Freunden war das das Gleiche. Also bloß ich kann auch nicht so oft und so viel mit ihr schlafen, weil die wohnt noch zu Hause. Mhm. Und die Eltern, die wohnen zwei Etagen tiefer. Ich meine, du könntest das ja selbst für dich alleine ein bisschen vorher manipulieren und regeln. Ja, das habe ich auch schon mal gehört von Kollegen, der nach dem Motto irgendwie eine halbe Stunde vorher aufs ja, Klo gehen und dann. Ja, klar. Mach's doch mal, versuch doch mal einfach für dich einen Weg zu finden, wie du es hinkriegst. Ja, muss ja irgendwie. Dieses, also, wenn du vorher mit dir selbst ein bisschen Spaß hast, ist doch okay. Umso konzentrierter kannst du dann an die Sache reingehen und dem Mädchen ja, gefällt es dann vielleicht auch besser, deiner Freundin. Ja, steht auf jeden Fall, also. Ne? Sagt halt, macht ihr nichts und ist ja kein Problem und kommt noch, und aber irgendwie macht mir das doch ein bisschen ja, Schmerz. Aber das kann man irgendwie regeln. Lieber zu früh kommen als gar nicht kommen. Ja, ne? Auch gut, ja. Also Daniel, vielleicht erstmal alleine versuchen und ja, dann mal gucken, wie sich das alles so einpendelt, so in den nächsten Monaten. Jo, ja? Ich melde mich dann nochmal. Ja, mach mal. Alles klar. Wir sind gespannt, wie du es geregelt bekommst. Jo, alles klar. Tschüss, schön. Tschüss, Daniel. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer, die Faxnummer ist fast so, ja, fast genauso, 0800 5678 110. Petra ist jetzt dran, Petra ist 35 Jahre, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ich grüße dich, dein Thema. Ich bin ziemlich aufgeregt. Das macht gar nichts. Gut, mein Thema ist, dass ich von meinem Freund nicht loskomme. Mhm. Ich liebe ihn also immer noch. Wir haben uns 1997 kennengelernt. Ich war dann ungefähr ein Dreivierteljahr mit ihm zusammen. Wir wollten sogar heiraten. Das hat aber aus finanziellen Gründen damals nicht geklappt. Dreivierteljahr ist ja nun auch nicht so lange, ne? Nee, und danach haben wir eine sexuelle Beziehung nur noch gehabt. Bis jetzt. Mhm. Und dann ging es mir halt seelisch auch sehr schlecht. Ich leide unter Angstzuständen und Panikattacken und war auch wegen Medikamentenabhängigkeit jetzt zuletzt ein halbes Jahr in Therapie. Mhm. Und habe gedacht, dass ich dadurch Abstand gewinne, und weil ich halt sehr abhängig von ihm bin und ihm auch hörig bin. Inwiefern bist du abhängig von ihm? Ja, sexuell abhängig. Wenn er anruft, wenn er Lust hat, dann, obwohl es mir auch oft körperlich nicht so gut geht, dann fahre ich halt zu ihm. Er wohnt zwei Stunden von mir entfernt. Ach, zwei Stunden? Das, ja, mit Bus also und Bahn. Er schnippt mit den Fingern und das Mädchen, sprich du, bist zur Stelle. Ganz genau. Und fährst zwei Stunden Bus und Bahn, ja, um dann, hast du denn dann, wenn du bei ihm bist, auch Spaß an der Sache? Ja, schon. Das schon. Mhm. Das schon, aber es dürfen aber keine Gefühle eine Rolle spielen. Mhm. Das heißt also, wenn ich das mal so sagen darf, wie das sich abspielt, ich komme also zu ihm hin, es findet keine Umarmung statt, ich darf ihn nicht küssen, weil ich denke mal, er hat auch Angst, Gefühle zu zeigen. Er hat vielleicht Angst davor, dass es sein könnte wie damals. Mhm. Da hat er mich eigentlich auch sehr geliebt. Entweder hat er Angst davor oder hat schlichtweg daran kein Interesse. Ne? Ja, beides kann ja sein. Ja, ich denke mal jetzt, so wie es jetzt ist, er wird wohl das Interesse nicht mehr haben. Mhm. Also keine Umarmung? Einfach, du kommst dann rein, du sagst Hallo so und so und ja, und richtig. Dann? Ich meine, ich kam ja jetzt nach einem halben Jahr Therapie zurück am 15.03. Mhm. Und dann hatten wir uns also nach ein, zwei Wochen dann gesehen und man hat sich ja lange nicht gesehen und dann keine Umarmung, nichts möglich. Naja, und... Geht es denn dann direkt zur Sache? Ja, ja. Also er räumt dann die Matratze auf den Boden und sagt, ja, zieh dich mal aus. Mhm. Und dann legt er sich schon hin und dann geht's los. Und nach zwei Stunden sagt er dann so, dein Bus fährt gleich, zieh dich mal an und geh wieder. Empfängt er dich schon entsprechend fast entkleidet? Nein. Oder das nicht? Nein. Mhm. Aber letztendlich ist alles reduziert auf den sexuellen Akt. Ganz genau. Es gibt auch keine Konversation, keine Plauderei, gar nichts. Ganz kurz. Also ich meine, jetzt letztens war ich 2,5 Stunden bei ihm und da konnten wir schon auch reden, aber alles belanglose Dinge. Hat er eine Freundin? Nein, hat er nicht. Und ich habe ihn auch gefragt, ob er fremdgegangen ist oder mir treu gewesen ist. Er sagte, nein, er wäre mir treu und er hätte keine andere. Ich muss dazu sagen, er arbeitet sehr viel. Wobei, das ist ein komischer Begriff, Treue bei einer solchen Beziehung. Ja. Er muss dir ja gar nicht treu sein. Nein, und richtig. Du ihm auch nicht. Ne? Nein. Es ist ja eine reine sexuelle Geschichte. Ne? Richtig. Ihr spart das Geld, das man ausgeben müsste bei jemandem Professionellem eigentlich. Ne? Ja. Was man ganz böse sieht und sagt. Und ich denke mal, ich bin immer noch in den Mann verliebt, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Seine guten Seiten, er ist sehr stur. Das wollte ich dich gerade fragen. Bei dir sind eben noch eine ganze Menge Gefühle im Spiel. Ja. Ne? Wenn er also Lebensmittel oder so braucht, dann ruft er mich an und ich kann die dann mit Bus und Bahn anschleppen. Mhm. Oder ja, Zigaretten habe ich ihn dann oft von hier aus geschickt und er schuldet mir auch noch Geld, wo er mich auch immer hinhält. Und kann das sein, dass du dich auch auf diese sexuelle Beziehung hast eingelassen, quasi aus der Not heraus, um noch ein bisschen an ihm festzuhalten? Ja. Und auch vielleicht aus der Hoffnung heraus, aus dieser Sexualität etwas aufzubauen. Richtig. Mhm. Aber das ist natürlich, weil ich auch mich nach Wärme und Zärtlichkeit sehne. Aber das ist ein Trugbild, Petra. Ich weiß. Ne? Und das ist ein ganz entscheidender Fehler. Wenn man nicht mehr geliebt wird von der anderen Seite, die andere Seite aber nur noch Sex will, man selbst aber noch liebt, darf man sich nie auf diesen Sex einlassen. Weil ich glaube, ich könnte fast schwören, dass jeder sexuelle Akt für dich letztendlich mit großer Traurigkeit endet. Ja, das stimmt. Ne? Ich gehe dann immer, wenn er mir dann die Tür weist und ich dann auch das Gefühl habe, ich bin unerwünscht. Mhm. Ich meine, es war mal so, dass er sagte, ja, ich könnte bei ihm übernachten. Und es war vorher schon mal so gewesen, da musste ich auch immer auf der Couch übernachten. Ach, du darfst dann gar nicht in seinem Bett schlafen? Nein, weil er das nicht haben kann, das Bett ist eigentlich groß genug. Und es war also schon so weit, dass ich vorm Bett geschlafen habe, nur um seine Nähe zu haben. Mhm. Petra, ja, ich was weiß. Machst du für Sachen, Mensch? Ja, und dann war es also letztens so, dass er... Dann sagte, gut, ich könnte bei ihm übernachten und auch sogar in seinem Bett. Und dann hat er sich wieder anders überlegt und meinte hinterher, welche Couch ich denn haben wollte. Hm. Und dann habe ich Gott sei Dank gesagt, nee, du, dann fahre ich nach Hause, ne? Das will ich nicht. Und dann habe ich, also, ich war hinterher wahnsinnig traurig, aber ich habe es geschafft, nach Hause zu fahren. Ne? Weißt du, was das aller Beste wäre? Ja. Wenn du niemals wieder dahin fahren willst. Ich weiß, aber wie soll ich das schaffen? Indem du Nein sagst, wenn er anruft. Nur so. Aber dann würde ich mein Geld auch nicht kriegen. Wie viel Geld, um wie viel Geld geht es da? 778 Mark. Schmeiß in den Wind. Das ist jetzt deine Psyche wert. Wenn du so von dem loskommst, dann bezahl das eben mit 700 Mark. Dann ist es auch egal. Mhm. Und nur wegen des Geldes das zu machen, ist ja noch viel schlimmer. Stell dir mal vor, was ist das für ein Selbstverständnis dann für dich auch? Es ist zum Beispiel so, dass ich eigentlich gerne mal mit ihm über die Vergangenheit gesprochen hätte, wie das gekommen ist und warum die Beziehung nur noch so klappt. Und aber das habt ihr doch jetzt seit Jahren nicht geschafft. Ja, richtig. Ja? Aber ich dachte, jetzt nach der Therapie ist mir ja so vieles bewusst geworden. Und ich bin dadurch auch selbstbewusster geworden, weil ich ja damals ziemlich im Keller war. Also es hört sich so an, als wärst du als Person, als Gefühlsmensch Petra, ihm vollkommen schnuppe. Ja. Du bist eine billige Art, seine Sexualität zu befriedigen. Das ist billiger für ihn, als in Puff zu gehen. Ja, das mag sein. Ne? Er ruft an, du kommst angedackelt, 200 Kilometer, kaufst ihm sogar noch was ein, machst alles, was er nur irgendwie möchte. Wirst ihm sexuell wahrscheinlich auch all das bieten, was er gerne hat. er bestimmt, er sagt. Und Petra, du bist bescheuert. Ich weiß, vor allen Dingen, wenn ich dann mal anrufe und sage, ja, ich habe Gefühle, ich hätte Lust oder so, dann hat er keine Lust oder er hat keine Zeit oder weißt, was, er bimmelt mich dann regelrecht am Telefon ab. Ne? Ja, ja. Das kann ich mir schon gut vorstellen, so wie du ihn schilderst. Schlimm zudem ist auch, finde ich, dass du dadurch dein Leben blockierst für eine andere Beziehung, für einen anderen Mann. Aber das ist der Punkt. Ich will ja gar keinen anderen. Du kriegst den aber nicht. Den hast du schon längst verloren. Und den kriegst du auch nie wieder. Und wenn er dich jetzt die ganze Zeit so behandelt hat, spricht das Bände darüber, wie er fühlt zu dir und wie er über dich denkt. Das musst du dir immer so vor Augen halten, wie der mit dir umgegangen ist die letzte Zeit. Da ist nichts Liebenswertes mehr. Das ist nur noch eine Illusion, in der du da lebst und ein Bild, den du von einem Menschen, das du dir von einem Menschen gemacht hast. Ja. Das ist nichts Reales. Vielleicht sollte ich es jetzt tun, weil ich sag mal, jetzt noch die Kraft habe von der Therapie, dass wenn das schlimmer wieder wird und ich in so einem Loch hänge, komme ich gar nicht mehr wieder raus, so wie es damals halt war, wo ich gedacht habe, ich könnte ohne ihn nicht leben. Aber es ging trotzdem weiter. Wann warst du das letzte Mal bei ihm? Vorgestern. Vorgestern. Und wie, so in der Regel sind so die Intervalle, wann, was meinst du, könnte es sein, ruft er wieder an? Nächste Woche. Mhm. Nächste Woche heißt die Antwort nein. Mhm. Kein Aber, nein. Ich kann nicht und ich will nicht. Ich will nicht mehr, muss ich sagen. Und ich möchte es auch gar nicht mehr. In Zukunft auch nicht mehr. Mhm. Was meinst du, was dir das letztendlich gut tun wird? Ich wünschte, ich könnte es schaffen, aber ja, ich weiß genau, dass es ihm scheißegal ist. Der wird dann auflegen und wird sagen, die kann mich mal. Dann soll er das denken. Es geht nicht darum, was er denkt, sondern es geht darum, was du fühlst und wie du aus der Sache rauskommst. Und wenn es dir am Anfang auch schwer fällt, wenn du erstmal die ersten Hürden überstiegen hast, der Loslösung, wirst du dich verdammt gut fühlen, Petra. Könnte ich schwören, weiß ich. Ja. Na? Ich habe aber Angst davor. Ja, nun gut, Angst, ja klar. Ohne Angst geht das jetzt auch nicht. Mach das mal so. Gut, ich werde es versuchen. Ja, viel Erfolg dabei. Dankeschön. Tschüss, Daniel. Petra. Tschüss. 0800 5678 111, das ist heute unsere Telefonnummer, das ist immer unsere Telefonnummer. Ich wollte sagen, heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen ist ein besonderer Tag, morgen gibt es unsere Aktion Domian bringt Liebe. Wir zeigen euch hier in der Sendung im Fernsehen Videos von Leuten, die auf Liebessuche sind, also von Singles, die ganz dringend einen Partner oder eine Partnerin suchen. Und wir sind sehr, sehr gespannt, ob wir den einen oder anderen von euch unter die Haube kriegen werden. Die Videos sind wunderbar, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und es wäre doch gelacht, wenn wir auf diese vielen Töpfchen nicht auch so sehr viele schöne bunte Deckelchen finden würden. Also morgen Domian bringt Liebe, 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr Radio 1 Live. Also die Radiohörer haben auch etwas davon, weil die Videos natürlich auch mit Ton sind und dann kann man sich auch anhören, was die Leute auf den Videos dann sagen. Andreas, 18 Jahre. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Andreas. Folgende Geschichte, es geht ums Rheuma. Ums Rheuma? Bin 18 und habe halt seit einem halben Jahr Rheuma. Ist das nicht eine Krankheit, die eigentlich eher ältere Menschen betrifft? Ja, habe ich auch gesagt. Es kann eigentlich jeden treffen. Wie es zu mir gekommen ist, weiß noch keiner. Es kann durch irgendeine verschleppte Krankheit oder einen Zeckenbiss oder so. Stimmt, ein Zeckenbiss kann das auch auslösen. Mhm. Stimmt. Auf jeden Fall hat sich das halt so geäußert, wie die Ärzte halt sagen, dass die körpereigene Abwehr halt gegen das körpereigene Gewebe vorgehen. Eine Autoimmunerkrankung, ne? Und dann praktisch die Schleimhäute unter den Gelenken wegfressen. Und ja, das ist doch schon das ganze Problem dran, dass man halt die Abwehrkräfte, die körpereigenen Abwehrkräfte halt nie wegmachen kann. Also dass das nie aufzuhalten ist, praktisch. Das muss dann bloß halt wieder durch eine Therapie halt beigebracht werden, dass es halt nie so geht. Jetzt sag mal, 18 Jahre bist du, haben wir gesagt. Mhm. Wann genau ist es dir zum ersten Mal aufgefallen? Also es ist vor Weihnachten letztes Jahr passiert praktisch, dass ich Schmerzen im Knie hatte, im linken Knie. Mhm. Da habe ich mir noch überhaupt nicht bei gedacht. Also es kann ja sein, dass man mal irgendwo gegenrennt oder mal irgendwas. Dann ist das dicker geworden, habe ich mir auch noch nicht so viel dabei gedacht. Dann ist es so schlimm dick geworden, dass ich es halt nicht mehr richtig durchbewegen konnte. Und dann ist halt letztlich dann so gewesen, es war an einem Samstag, dass es halt so arg wehgetan hat, dass ich gar nicht mehr auftreten konnte. Mhm. Da sind wir da praktisch ins Krankenhaus gefahren, weil meine Eltern halt, meine Mutter dachte, da ist irgendwas kaputt halt, richtig, weiß ich nicht, irgendwie ein Riss oder so. Mhm. Und da haben sie erstmal ein weiches, irgendwie ein weiches, gelatineartiges Gewebe unter der also in dem Knie halt festgestellt, was da nicht reingehört. So. Mhm. Da dachten sie erst, es ist normale Entzündung, Gelenkerguss, haben mich zum Orthopäden überwiesen, der hat dann insgesamt 4 oder 5 Mal abpunktiert. Mhm. Also das heißt, mit so einer riesenlangen Nadel da quer durchs Knie gestochen und da Zeug rausgeholt, das haben sie dann auf Rheuma auch schon getestet, haben sie aber noch gar nichts gefunden. Das ist nämlich auch ganz kompliziert da. Mhm. Die müssen da irgendwelche Rheumabakterien danach züchten, irgendwelche Blutgruppen dann. Auf jeden Fall Man hat es dann nach dieser etwas längeren Prozedur hat man es rausgekriegt. Ja, nach einem Vierteljahr dann erst. Ne? Also da habe ich schon, ich wäre jetzt normalerweise, ich bin Abiturient, normalerweise hätte ich jetzt mein Abitur geschrieben, habe praktisch die Schule nach 12.1 halt abbrechen müssen und habe hab dann erstmal ein Vierteljahr zu Hause gehockt, dann haben sie mir erstmal eröffnet, dass ich mein Leben für die nächsten Jahre vergessen kann. Stopp, also nach einem Vierteljahr stand ganz klar fest, dass es Rheuma ist. Ja. Die Diagnose ist unwiderruflich. Ja. Was bedeutet denn das jetzt, wenn man das in so jungen Jahren, mit 18 Jahren bekommt? Das bedeutet, dass von einem Tag auf den anderen, also wie eine Mauer runterfällt, also wie durch deine schöne bunte Welt plötzlich ringsherum ein grauer Schleier fällt. Also ich habe eine Einraumwohnung, seitdem ich halt 17,5 bin, weil das näher an der Schule dran ist, meine Eltern wohnen außerhalb und dann warst du halt von einem Tag auf den anderen völlig allein den ganzen Tag praktisch. Mhm. Gut, die ersten 2-3 Wochen war es recht lustig, das Abiturstress. Ja gut, damit kann man ja vielleicht mal leben, ja, und dann, in der eigenen Wohnung zu wohnen, da träumen ja viele von, aber ich glaube, es hat sicher noch viel andere Auf jeden Fall, weil spätestens nach 2 Monaten wird es dann immer so lustig und dann wacht man morgens auf, klappt die Augen auf und weiß absolut nie warum, ne? Man steht auf. Welche Auswirkungen auf den Körper hat das denn nun? Also es ist Gott sei Dank, also erstmal nur im linken Knie, wo es richtig schlimm ist mit einem Gelenkerguss, wo ich es echt, also ohne Schmerzmittel überhaupt nicht mal richtig rausgehen kann. Also ich war jetzt das Wochenende praktisch erstmal seit einem halben Jahr mal wieder weg, weil mich ein Kumpel hin und her gefahren hat. Jetzt schlägt es aber auch schon auf die anderen Gelenke. Also es Was haben denn die Ärzte jetzt zu dir gesagt? Wie sieht denn die Prognose aus? Kann man, es ist ja eine ganz große eine Volkskrankheit, kann man ja sagen, kann man jetzt, gerade weil du so jung bist, das in irgendeiner Weise medikamentös im Griff halten? Ja, es ist halt so, dass es, also heilen kann man es überhaupt nicht. Also es ist halt so, dass man es so einschränken kann, dass es halt nicht mehr auftritt. Das ist der Idealzustand, den man erreichen kann. Sind das denn sehr starke Medikamente, die man einnehmen muss? Ja, die Schmerzmittel, das ist ganz blöde, dass nicht jede Medikamente auf jeden Patienten halt wirken. Ja, ich meine jetzt nicht die Schmerzmittel, ich meine die Mittel, die bewirken, dass es zumindest nicht sich weiter verbreitet. Ja, auch gerade die. Mhm. Gerade die sind halt auf den Patienten unterschiedlich. Deswegen muss ich in die Klinik. Mhm. Und die nächste ist jetzt Dresden bei mir. Ich wohne irgendwo ganz hinten in Sachsen. Und das zweite wäre dann Berlin, wo ich dann hin müsste. Mhm. Und da bin ich auch ein halbes Jahr. Und wenn ich dann noch Pech habe, verliere ich schon das nächste Schuljahr, wenn nämlich die Therapie, also die Krankenhausbehandlung, dann noch das nächste Schuljahr praktisch mit einschneiden, da fehle ich noch mehr. Mhm. Mein Problem an der ganzen Sache ist ja eigentlich nur, dass ich eigentlich völlig orientierungslos bin. Also ich habe keine Aufgabe. Deswegen habe ich dich angerufen. Also ich habe wirklich, also ich gucke mir den ganzen Tag irgendwelche sinnlosen Talkshows an oder spiele Computer oder bin im Internet. Ich habe das so verstanden, dass du durchaus zur Schule gehst im Moment. Nee, ich gehe seit einem halben Jahr nicht zur Schule. Wieso hast du denn die Wohnung dann so nah bei der Schule? Ich bin vorher umgezogen, das ist ganz blöd gewesen. Ich habe ein Vierteljahr, oder nicht mal ein Vierteljahr, 2 Monate habe ich alleine gewohnt und dann kam es Rheuma. Also. Achso, ich dachte, zur Erleichterung wärst du näher an die Schule gezogen, so habe ich das verstanden. Nein. Warum kannst du denn, wenn das sich jetzt wieder ein bisschen regeneriert hat, nicht zur Schule gehen, verstehe ich nicht? Es hat sich nicht regeneriert, es ist ja in einem linken Knie nach wie vor sehr schlimm. Also ich kann das Knie überhaupt nie bewegen, also fast überhaupt nicht. Ich kann es nicht richtig durchbewegen, ich kann es nicht richtig gerade bewegen. Es sind schon enorme Schmerzen, das merkt man nie bloß. Also das Problem ist, dass du ganz allein hier zu Hause hängst und den ganzen Tag nicht weißt, was du tun sollst. Richtig. Und diese schwere Krankheit letztendlich im Nacken hast. Ja, und nicht weißt, halt, ne? Die Schmerzen und weißt dann nicht, wie sich das weiterentwickelt. Richtig. Und es kommen sicher Gedanken, ich bin erst 18, ja, wer weiß, wie es in 10 Jahren ist, dann bin ich immerhin noch erst 28, wie wird mein Leben weiter verlaufen? Auf jeden Fall, vor allen Dingen, der Witz ist, ohne die Schule kriege ich kein BAföG, ohne BAföG kann ich die Wohnung nicht halten. Also es stürzt alles zusammen mit der Krankheit, es ist praktisch alles kaputt gegangen. Warum wohnst du nicht mehr bei den Eltern? Das war einfach viel zu weit vom Wohnort weg. Ja, da war auch noch ein Stiefvater, der hat mächtig Trabe gemacht, der ist schizophren, also ist auch krank. Also ein ganz anderes großes Problem. Ja. Also Andreas, ich bin hundertprozentig sicher, bei dieser großen Krankheit, die so viele Menschen betrifft, gibt es extrem viele, zahllose Selbsthilfegruppen, vielleicht auch Selbsthilfegruppen, wo sich sehr junge Patienten... Ja, ich lebe aber in relativem Nest, also... Ja gut, das ist dann auch erstmal nicht ein Grund, gar nichts zu unternehmen. Wir werden dich gleich mal versorgen mit solchen Gruppen. dass du vielleicht mal mit dem Telefon, dass du zumindest mal mit jemandem telefonieren kannst. Vielleicht ist ja doch in deiner näheren Kreisstadt oder weiß ich was, eine größere Ortschaft in deiner Umgebung, vielleicht gibt es da ja doch so etwas. Dass du erst noch Kontakt aufnimmst mit Leuten, die die gleiche Krankheit haben. Und ihr euch austauscht, was man macht und wie man es macht. Das finde ich das Allerwichtigste erstmal. Ja, es wäre schon hilfreich. Ja. Und die versuchen wir dir zu bieten. Mein Psychologe, der Peter, der ist ausgerüstet mit sehr vielen Telefonnummern aller Art in Deutschland, Österreich, Schweiz, so auch mit dieser. Und er wird dir das gleich sagen. Danke. Ja? Und ich wünsche alles Gute. Jo, danke, Domian. Mein Lieber. Tschüss, Andreas. Jo, tschüss. Tschüss. Susanne ist 29. Nee! Ich bitte um Entschuldigung, 23. Ja, genau. Hallo. Hallo. Ja, mein Zimmer ist Big Brother. Susanne, du gehst bitte noch näher ans Telefon. Ja. Sonst höre ich nicht, was du Schlaues zu Big Brother sagen willst. Besser jetzt? Sehr viel besser. Ja, gut. Also mein Thema ist Big Brother und insbesondere die Sabrina. Mhm. Und zwar, weil ich die Frau eigentlich von Anfang an faszinierend fand. Also sie hat erstmal geschockt, als sie reingegangen ist mit ihrem Film, also wie sie da angezogen war und alles hat sie mich erstmal geschockt. Und sich gleich ausgezogen hat, ne? Vor uns allen und ist in die Dusche gegangen und wir konnten alles sehen. Ja, also sie hat mich erstmal geschockt. Ich war auch geschockt, hab gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Also der erste Eindruck, muss ich auch sagen, von mir war, was ist das denn? Irgendwie so ein billiges Flittchen oder so. Na ja. Und so gibt sie sich ja eigentlich äußerlich immer noch. Aber ich muss sagen, seitdem ich die Sendung jetzt verfolge, finde ich die Frau eigentlich faszinierend, weil sie hat so viele Probleme am Hals und hat in dieser Sendung eigentlich von vornherein bloß gute Stimmung gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, wenn ich so viel Schulden hätte und wenn ich privat dermaßen Probleme gehabt hätte wie sie, also sie ist ja wirklich in einer Extremsituation, dann in dieses Haus zu gehen und da super Laune zu verbreiten, finde ich schon extrem. Mhm. Also es ist irgendwie auch faszinierend, dass sie in der Lage noch so sein kann und dass sie bisher mit keinem Sterbenswort erwähnt hat, wie es ihr eigentlich geht. Das weißt du ja gar nicht. Ja, schätze ich aber mal. Die schneiden das ja alles mundgerecht für uns zusammen. Wer weiß, was für Gespräche die da führen, die wir nie mitbekommen, ne? Ja gut, man kann ja eigentlich über Internet 23 Stunden am Tag da reinschauen. Und tust du das? Bitte? Tust du das? Ja, wir haben das schon mal versucht. Leider ist immer die Leitung zusammengekracht, liegt wahrscheinlich im Computer. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Das ist eine frohe Natur, ist ein kölsches Mädchen. Ja. Und die verarbeitet wahrscheinlich ihre Probleme irgendwie ganz anders und trägt die tief in sich und nach außen hin ist er halt die Lustige. Ne? Und ja, ich denke, für sie ist das aber auch eine ganz große Gelegenheit, aus dem ganzen Schlamassel rauszukommen, nicht nur wegen der Spendenaktion, die jetzt für sie gestartet worden ist. Wie findest du die denn? Bitte? Wie findest du die denn? Ich finde nicht, dass sie da jetzt dadurch zur Millionärin werden sollte, sondern dass man ihr vielleicht wirklich hilft, über den Berg zu kommen. Nee, es geht ja auch nicht darum, dass sie Millionärin wird, sondern es geht darum, dass diese 300.000 Mark irgendwie bezahlt werden. Ja, ich da meine, gibt das es ja nun große. Länge, ne? Ja, da teilen sich die Meinungen ja extrem, dass viele Leute sagen: Mein Gott, es gibt bedürftigere Menschen. Wir fahren nur 1.500 Kilometer weiter ins Ex-Jugoslawien beispielsweise. Oder wo auch immer hin, wo das Geld nötiger wäre. Was denkst du denn dazu? Ja, das ist halt zwiespältig. Also einerseits natürlich moralisch gesehen denke ich auch, dass es in Jugoslawien notwendiger wäre. Aber es ist halt so, wenn man ein Schicksal von einem Menschen kennt und man diese Frau jeden Tag im Fernsehen sieht, wächst sie einem irgendwie ans Herz und man denkt ja, sie ist wirklich arm dran und es wäre ja schön, wenn die jetzt rauskommt und hätte keine Schulden mehr. Hast du denn auch schon eine Mark oder so etwas gespendet für sie? Nee, habe ich bis jetzt nicht, aber ich denke wirklich drüber nach. Und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich vielleicht wirklich etwas für sie spende. Also vielleicht jetzt keinen großen Betrag, sondern eher einen Kleckerbetrag. Ja. Aber einfach, um zu zeigen, dass die durch ihre Art mich schon fasziniert und dass ich denke, dass die eigentlich kein übler Mensch ist. Also du bist ein Fan von Sabrina. Ich bin jetzt kein Fan. Ich kann nicht, aber du magst sie schon sehr gern. Das mag ich. Ja, sie ist mir irgendwie sympathisch geworden, weil ich denke, die verkauft sich zwar irgendwie schlecht, also die bräuchte wirklich mal eine Typberatung und ach, vielleicht ist es ganz gut, dass sie so ist, wie sie ist. Wenn sie eine Typberatung bekäme, wäre sie nicht mehr so originär, ne? Wie sie halt ja, ist. Das kommt eben so rüber. Also jetzt zum Beispiel fand ich total interessant, als der Friseur da war, dieser Starfriseur Udo Walz, der hat aus ihr ja wirklich einen anderen Menschen gemacht. Also da sieht man wirklich, dass Kleider oder Haare Leute machen. Also mit dieser neuen Frisur sah sie total super aus. Susanne! Ja. Jetzt ist ja morgen ein besonderer Tag, ne? Ja. Wo wir schon gerade beim Thema sind. Ja, finde ich auch nicht gut. Muss ich direkt dazu Findest sagen. Du nicht gut? Also, ich find, wir sagen, was für ein Tag morgen ist. Morgen kommt Verona Feldbusch ja ins Haus. Genau. Und war eben auch bei Stern-TV und hat dann schon gesagt, dass sie vielleicht nur ein oder zwei Tage bleibt, weil sie halt so viele Termine hat. Das hat sie gesagt? Ja, und vorher hieß es ja, sie wird 4 Tage bleiben und jetzt bekommt sie auch noch diese Dixie-Toilette, damit sie nicht mit den anderen aufs Klo gehen muss. Kriegt sie doch, ne? Ja, kriegt sie doch. Wo wird die hingestellt, die Dixie-Toilette? Keine Ahnung, ich setze mal in den Garten. Das ist schon alles ein bisschen bescheuert. Also entweder macht man mit so, wie die Spielregeln sind, ne? Oder man lässt es bleiben. Entweder gelten für alle die gleichen Rechte und Pflichten, also dass man eben überall gesehen werden kann. Mhm. Und die Toilettenbilder sind ja wirklich bisher noch nicht gezeigt worden und das werden die sich auch nicht trauen. Aber diesen Star-Rummel jetzt und sie finde ich blöd. Und ich denke auch, dass das die Gemeinschaft so, wie sie jetzt im Moment ist, total durcheinander wird. Was meinst du denn, da du ja eine gute Sabrina-Kennerin bist, wie wird denn Sabrina mit Verona umgehen können? Ja, ich denke mal, die wird einfach versuchen, so locker und offen wie immer zu sein und sich halt der Verona zu stellen. Mhm. Was meinst du, wer überhaupt nicht mit Verona kann oder nur schwer kann? Also überhaupt nicht, wird es ja vielleicht keinen geben. Ich denke, dass der John also im ersten Moment total verschüchtert sein wird. Ist mein Tipp auch. Ja, und dass er immer daran denken muss, wie seine Freundin das vielleicht zu Hause auffasst, wenn er da mit der Verona rumschickt. Er fühlt sich ständig von seiner Freundin beobachtet, wenn er mit Verona irgendwas macht. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke schon, dass das für ihn schwierig ist, weil er eigentlich sehr prinzipientreu ist und weil er sich halt bestimmte Tabuzonen gesetzt hat, genau wie der Jürgen. Also du würdest sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, es sollte, wenn, so weiterlaufen, wie es konzipiert ist. Ja. Obwohl, das ist ja so konzipiert, ne? In Holland haben die ja auch Promis da reingesetzt. Ja, das habe ich jetzt auch gehört. Mhm. Und ja, ich meine, okay, man kann sehen, wie es wird. Ich denke nur einfach im Moment, also heute Abend die Sendung zum Beispiel fand ich super lustig. Da haben die ja so eine Olympiade gestartet mit Sackhüpfen und also war wirklich zum Lachen. Die machen ja aus nichts irgendwas. Ja, sowas finde ich immer ausgesprochen albern. Gut, dass du es mir sagst. Dann gucke ich das nachher in der Wiederholung nicht, weil ich es heute noch nicht gesehen habe. Ja, also war echt lustig. Ich meine, die Gruppe hat wirklich zusammengefunden, obwohl ja im Moment wirklich stark unterschiedliche Charaktere zusammen sind. Ja. Und ich denke, so eine Verona gibt denen drinnen auch das Gefühl, ja, wir sind nicht mehr interessant, die müssen jetzt irgendwas reinbringen, damit uns überhaupt noch jemand guckt. Also ich fände es lustig, ich würde dafür plädieren, eine Woche Harald Schmidt unter den Bedingungen dort, wie alle dort auch leben müssen. Das wäre doch sicher sehr spaßig. Ja, also ein bisschen Zoff wäre wirklich nicht schlecht. Vor allen Dingen auch ein bisschen sich ehrlich mal die Meinung sagen und nicht nur so viele Frau der Eierkuchen. Aber es ist ja alles ganz ausgebufft. Die setzen natürlich dann attraktive, hochattraktive Frau rein, damit die Quote wieder geht. Ja, ja. Und alle gieren natürlich darauf, wie wird Verona Feldbusch wohl duschen. Ne? Ja, natürlich. Wahrscheinlich duscht sie im Bikini. Also ich denke mal, die wird das so raffiniert machen, dass natürlich man nichts sieht. Und ich wäre dafür, dass Stefan Raab reingeht. Auch lustig, ich denke, der wird wirklich mal Tacheles reden. Ja, auch sehr und schön. Und dann, dann wird man vielleicht sehen, wie die Leute darauf reagieren. Und dann wird das Voting vielleicht am Sonntag auch ganz anders ausfallen. So, wir sind gespannt auf Verona. Ja. Und wir beobachten das sehr kritisch, ne, mit Verona. Ja. Susanne, danke für den Anruf. Ja, danke auch. Tschüss. Wen haben wir jetzt? Einen jungen Mann, der 19 Jahre alt ist. Der noch nicht schläft, sondern jetzt am Telefon hängt. Und der heißt Andreas. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen. Hallo, Andreas. Und das war dein Thema. Ja, und zwar mein Thema ist, ich bin einfach viel zu schüchtern. Ach was. Ja, und zwar, Inwiefern? Erstmal hast du hast dich ja schon mal angerufen. Das ist ja kein Zeichen von großer Schüchternheit, ne? Du redest jetzt vor so vielen Menschen und mit mir in der Öffentlichkeit. Und deshalb, Sag mal, wo du das Gefühl hast, du bist sehr, sehr schüchtern. Bei der Liebe. Bei der Liebe? Ja, bei der Liebe. Mhm. Und zwar vor circa 3 Monaten. Mhm. Bin ich von meinem Elternhaus ausgezogen und wohne jetzt neben einer Nachbarin gegenüber von ihr. Sie ist 17. Die 17? Und sieht für mich bildhübsch aus. Und sie hat auch eine eigene Wohnung? Nein, sie wohnt bei den Eltern. Du hast eine eigene Wohnung und sie, die Nachbarn und sie sind deine, nee, sie und die Eltern sind deine Nachbarn. Ja, genau. Ja. Und zwar war sie auch schon mal öfters bei mir und ich habe mich tierisch in sie verliebt. Nur ich habe einfach Angst, sie anzumachen. Mhm. Also ihr meine Liebe zu gestehen, dass ich einen Korb kriege. Hast du denn schon Beziehungen hinter dir? Nein. Nein, gar keine? Gar keine. Du hast also noch nie was mit einer Frau gehabt? Das stimmt. Auch keine sexuellen Geschichten? Nichts. Nein. Mhm. Und manchmal schäme ich mich auch irgendwie ab und zu mal. Schämst du dich? ja, dass ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Ach Quatsch, also mit 19 ist es noch, weiß Gott, keine Katastrophe. Ich hatte neulich jemanden hier, der hat mir erzählt, dass er mit 26 Jahren... Ja, das habe ich auch gehört. Ja, ist okay, also wenn es so ist, ist es so. Lass dich da bloß nicht unter Druck setzen. So, jetzt zur schönen Nachbarin. Wie oft habt ihr euch schon ein bisschen näher unterhalten? Circa jeden dritten Tag. Jeden dritten Tag. Und sie war bei dir auch schon in der Wohnung? Ja. Auch schon öfter? Öfteres, ja. Ja. Auch schon längere Zeit, circa 2 oder 3 Stunden. Hey. Und wir haben über... alles Mögliche geredet. Genau, nur nicht über die Liebe. Ich meine, die guckt mir auch richtig schon in die Augen. Ich gucke ihr auch richtig schon in die Augen, nur... ich traue mich einfach nicht. Also Andreas, ich finde die Grundkonstellation erstmal sehr positiv. Ihr seht euch oft. Das Mädel kommt offensichtlich auch freiwillig zu dir in die Wohnung. Ja. Und ihr könnt euch lange unterhalten und ihr unterhaltet euch lange. Das heißt, das macht ihr offensichtlich auch Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Ja, sehr viel. Du musst ja jetzt nicht gleich groß über die Liebe reden, sondern verdichte das Ganze doch noch mehr. Schlag doch mal vor, dass ihr zusammen mal essen geht oder mal ins Kino geht oder samstags mal ausgeht zusammen. Weißt du, was ich eigentlich jetzt so vorhabe? Mhm. Und zwar dachte ich mir so, ich stelle irgendwie so in mein Zimmer so 30, 40 oder 50 Kerzen hin und dann lade ich sie zu mir ein mit einer Rose in der Hand, knie mich hin und dann gestehe ich ihr meine Liebe. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das überwinden will. Das ist dann auch das Zweite. Andreas, das klingt sehr schön, was du gerade gesagt hast. Ja, also ich bin ein romantischer Typ. Ja, das ist auch wunderbar. Da stehen die Frauen noch drauf. Ich hoffe es. Mach es doch vielleicht eine Nummer weniger dramatisch. Stell nicht so viele Kerzen auf, sondern vielleicht nur 5 oder 10. Lad sie zu einem tollen Essen ein. Und dann macht ihr so ein richtig schönes Kerzenlichtessen. Und du bewirtest sie und verwöhnst sie und machst schöne Musik. Und dann unterhaltet ihr euch. Und dann, vielleicht, wenn die Situation sehr gut ist, dann kannst du ja sagen, dass du sie eigentlich auch sehr sympathisch findest und sehr nett findest. Du musst nicht gleich knien und so. Nee, aber so eine Vorstellung habe ich eben. Und zu Liebe gehört eben das romantisch sein. Okay. Also, ich meine, ich will das nicht ausreden, wenn du das machen möchtest. Nee, klar. Dann mach es. Ich würde an deiner Stelle mich ein bisschen mehr an sie ranarbeiten. Dass man noch mehr miteinander macht und sich halt von der schönen Seite auch zeigt. Gemeinsame Unternehmungen und sowas, das kommt doch immer gut. Ja, nur das Problem ist, ich sehe auch nicht so super gut aus. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber... du scheinst sie ja nicht sehr abzustoßen, sonst kämen sie nicht immer wieder in deine Wohnung. Das stimmt. Sie hat auch hoffentlich keinen Freund? Nein, die hat keinen Freund. Sie hat keinen Freund. Also ich weiß sehr vieles über sie. Ja. Andreas, unternimm doch noch ein paar Sachen. Das finden Frauen auch toll, wenn du ihr vorschlägst, komm, wir machen das zusammen, wir gehen vielleicht dahin zusammen oder was interessiert dich, wir unternehmen das gemeinsam, dass ihr auch mal aus dem Haus da rauskommt. Es ist jetzt Frühling, ihr könnt spazieren gehen, ein Bötchenfahrt machen, irgendwas, was man halt also macht. Ja klar, nur das Problem ist, wenn ich mit einem Mädchen zusammen bin, dann fange ich auf einmal an zu stottern, an zu schwitzen und es ist dann vorbei. Ja, aber du hast doch jetzt mehrere Stunden schon mit ihr geredet. Hast du ja, da auch gestottert? Klar, hast du da gestottert und geschwitzt? Nein. Ja, siehst du. Also ist doch das Eis da schon gebrochen. Das stimmt. Mhm. Also ich finde, das hört sich gut an. Mach mal erstmal ein bisschen weiter so auf der Schiene und wenn du dich stark genug fühlst für diese tolle Aktion mit der Rose, dann mach es einfach. Und wäre das denn nicht ein bisschen übertrieben oder was meinst du dazu? Nee, ich würde es jetzt noch nicht machen. Ich würde, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen mit ihr unternehmen und mit ihr zusammen sein. Nett mit ihr zusammen sein. Schöne Sachen machen. Das verbindet am allermeisten, wenn man viele schöne Dinge zusammen macht. Das ist die tollste Sache, die zwei Menschen miteinander verbinden können. Andreas, du bist schon nah dran. Der Braten kommt schon in die Nase. Ja. Die Düfte. Das ist kein gutes Beispiel, kein guter Vergleich. Also, mach mal weiter so, ich glaube, das läuft schon ganz, ganz gut. Mhm. Ja? Okay, super. Okay. Und sonst wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch, eine schöne Nacht. Okay, tschüss, doch. Andreas, tschüss. 1 Uhr 35 und 35 Sekunden, jetzt gibt es eine kleine Pause. We'll be right back. 1.36 Uhr und 36 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir eine freie Themennacht, ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Morgen heißt unser Thema Domian bringt Liebe. Wir präsentieren euch ganz viele Videos von Leuten, von Singles, die auf der Suche nach ihrer Liebe, nach ihrer großen Liebe sind. Und wir hoffen und vermuten, da gewisse Kontakte knüpfen zu können, vielleicht die große Liebe bringen zu können. Morgen, Domian bringt Liebe. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen. 0800 5678 111. Die Telefonnummer kostenfrei und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei. 0800 5678 110. Petra, 30 Jahre. Ja, hallo. Hallo Petra. Dein Thema? Mein Thema sind Mücken. Mücken? Ja, diese Teile. Ich habe das schon verstanden, ja. Die uns wahrscheinlich dieses Jahr aufgrund des milden Winters und der warmen Frühsommerjahrszeit sehr ärgern werden. Ziemlich. Also ich habe 12 Mückenstiche. Hast du schon? Ja. Ich habe noch keine. Wie kommt's? Wohnst du auf dem Land? Nein. Mitten in einer Stadt und du hast schon Mückenstiche? Naja, gut, Stadt, Kleinstadt. Kleinstadt, ja. Warum ist denn das Thema Mücken bei dir? Weil es mich einfach wie wahnsinnig nervt, dass ich 12 Mückenstiche habe. Du hast wahrscheinlich so viel süßes Blut in dir, dass die Mücken gar nicht zu dir... Das mir auch nichts. Ja, was machst du? Gar nicht besser. Ist das denn jetzt ein... tritt das ein neuer Dings auf oder haben dich die Mücken schon immer geplagt? Nee, eigentlich gar nicht so. Also letztes Jahr hatte ich den ganzen Sommer über 3 Mückenstiche, was ich irgendwo nicht wild finde. Mhm. Aber jetzt 12 auf einmal ist schon ziemlich heftig. 12 auf einmal? Ja. Und nu, was machen wir jetzt dagegen? Ja, das möchte ich ja gerne wissen. Gibt es irgendwelche Tipps gegen Mückenstiche? Wie kriege ich keine Mückenstiche? Was mache ich mit den elendig juckenden Mückenstichen? Oh, jetzt treten wir eine Lawine los. Ich weiß natürlich, dass unsere Zuschauer immer 1000 gute Ideen Darum. Haben und auch alte Hausmittel sicher parat haben. Darum. Ihr Lieben, was macht man gegen Mückenstiche? Oder was macht man gegen Mücken überhaupt, ne? Ja, ich habe nämlich auch 3 Mückenstiche im Gesicht und das ist nicht so klasse. Man kann natürlich, die Industrie bietet das ja an, dieses Zeug auf einen sprühen. Das ne? nützt nichts. Das nutzt auch nichts? Nee, das habe ich ja schon ausprobiert. Wie war das? Autan oder so heißt das, ne? Oder es gibt da schon... Cedan, das ist ein wenig, oder ist ja auch egal. Das nutzt nichts. Das ist jeweils ein wenig natürlicher, aber es nützt nichts. Also, wohl was gebracht, aber nee. Also die Grundfragestellungen sind, was tut man gegen Mücken generell, um sie zu vertreiben, zu verhindern, dass sie überhaupt stechen? Mhm. Was tut man, wenn sie gestochen haben? Ne? Mhm. Und die dritte Frage, was war das jetzt noch, wenn es zu sehr juckt und so? Ja, genau. Na gut, das ist ja ähnlich. Das ist ja Frage 2 im Prinzip. Frage 2, ganz genau. Mhm. Also was tut man gegen Mückenstiche und was tut man, wenn es denn passiert ist? Was hast du denn schon ausprobiert? Tja, also ich habe schon das versucht mit Neemöl zu beschmieren, was eigentlich sehr, sehr gut sein soll. Mit was für Öl? Neemöl heißt das gute Zeug. Das Neemöl? Neem. N-I-E-M. Aha. Was ist das für ein Öl? Das ist ein Öl aus einer Neempflanze, die aus irgendwie Asien kommt und gegen sämtliche, alle möglichen Entzündungen hilft. Sogar bei Pilzerkrankungen kann man das Zeug nehmen, hat aber auch nicht unbedingt besondere Linderung gebracht. Mhm. Gegen Mücken überhaupt habe ich natürlich erstmal diese wunderbaren Mittelchen und Sprühflaschen und alles Mögliche probiert. Hat auch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Mhm. Ja, dann draußen mir ein Teebaumöl habe ich auch noch ausprobiert. Mhm. Hat aber irgendwie auch weder gegen Mücken noch gegen juckende Stiche irgendwas ausgerichtet. Soll ja neuerdings auch für alles gut sein, ne? Teebaumöl. Ja, ich habe dann auch gedacht, falsch kannst du damit nicht machen, ne? Hast du dir denn diese Stiche nachts zugezogen oder so ganz normal im Alltag, am Tage? Sowohl als auch. Mhm. Gut, also jetzt bin ich gespannt, was unsere Zuschauer und unsere Zuhörer sagen werden, faxen werden, was sie meinen Telefonisten vielleicht am Telefon durchgeben werden. Was macht man gegen Mückenstiche? Petra, du bleibst dabei. Vielleicht kriegen wir heute noch einiges unter, sonst machen wir es übermorgen. Morgen passt es nicht ins Thema Domian bringt Liebe, aber wir können es dann Freitag nochmal auffrischen, das Thema. Das ist ja sehr schön. Denn dieses Thema, ich habe gestern noch einen Beitrag gesehen im Fernsehen irgendwo über Zecken, die Zeckenplage. Das wird ja immer schlimmer. Ja, ich komme aus Norddeutschland, also da gibt es nicht so die Zecken. Jetzt. Noch nicht, aber so in Mitteldeutschland, Süddeutschland ist das ein großes Problem und damit ist nicht zu spaßen. Nee, klar, also ich meine, Mücken ist natürlich jetzt nicht unbedingt so das Riesending, aber es ist halt schon unangenehm. Weil schwerste Erkrankungen aus dem Zeckenstich entstehen können. Ne? Und man soll die Zecke, habe ich gestern auch nochmal gesehen, nicht mit Öl oder mit Creme irgendwie überdecken, sondern mit einer Pinzette rausziehen. Ne? Und möglichst drehen. Und ganz schnell, ne? Ja. Und ganz schnell zum Arzt gehen. Ja. Ich kenne das von unserem Hund, also wir haben einen Hund und der hatte auch öfter mal Zecken. Halt, die fasst man oben an, die sind ja relativ dick dann auch und dann dreht man die raus. Ekelhaft sah das aus, wie diese Tiere sich so in das Fleisch hineingesaugt haben. Ja. Mann. Das ist auch bestimmt nicht super angenehm. Nee. So, Petra, du bleibst bei uns heute und die nächsten Tage und wir gucken, was kommt. Alles klar. Ja? Tschüss, Petra. Ja, tschüss. Alex, 23. Hallo. Hallo, Alex. Ja, hallo, Lumian. Also ich habe keine Probleme mit Insekten. Ne? Hast du auch keinen Tipp? Ach, nee, auch nicht so richtig. Nee. Nee, ich auch nicht. Sagen, ja. Oh. Also ich habe eher so ein Ding mit der Liebe, ne? Mit der Liebe. Also ich habe mich vor 8 Jahren vom Menschen getrennt. Mit 15? Was ich dann auch schon von der Julia, von was ich auch dann schon irgendwie ein Vierteljahr später ziemlich bereut habe, ne? Und habe festgestellt, also es hat jetzt wirklich auch die 8 Jahre angehalten, dass ich gemerkt habe, ich kann mich nicht so recht von ihr trennen. Also wir halten mal fest, da warst du 15, zarte 15 Jahre alt. Zarte 15 war ich da, ja. Und da hast du dich von Julia, die damals auch in dem Alter ungefähr war, getrennt. Genau, so sah es aus. Und du hast seitdem nichts von Julia mehr gehört? Nein, nicht ganz. Also ich habe, um mit diesen Gefühlen, die ich in dem Moment dann hatte, als ich gemerkt habe, dass das echt nicht okay war, habe ich immer irgendwie so 2 Jahre gewartet, oder auch nicht gewartet, sondern versucht, mit meinen Gefühlen klarzukommen. Und habe dann wirklich immer noch spätestens 2,5 Jahren gemerkt, es geht nicht. Und habe versucht, sie wieder aufzufinden und habe sie auch gefunden. Mhm. Und es ging bis heute. Und was ging bis heute? Dieses Pause und Wiederfinden, ne? Wie war denn das da, als du sie wiedergefunden hast? Habt ihr miteinander geredet? Hat sich da nochmal was entwickelt? Ja, also es hat sich nie beziehungsmäßig wieder was entwickelt. Das lief dann eher so auf eine freundschaftliche Ebene hinaus. Ne? Aber bei mir waren diese 8 Jahre halt irgendwie wirklich ein irrer Kampf mit meinen Gefühlen. Gab es denn eine freundschaftliche Ebene oder hat sich das denn wieder versickert, das Ganze wieder? Ich habe immer gemerkt, sobald das irgendwie intensiver wurde, dass ich es auf der freundschaftlichen Ebene halt nicht belassen konnte. Wie lange hast du sie jetzt nicht mehr gesehen? Sehe ich sie eigentlich fast täglich. Fast täglich sogar? Ja, das ist ja auch mein Problem, ne? Aber sie will offensichtlich von dir nichts, oder wie? Puh, das kann ich halt auch nicht so richtig beurteilen, ne? Oder wahrscheinlich kann ich es auch nicht beurteilen, weil ich halt immer nur irgendwie aus meinem Herzen heraus sehe. Also sie... Was spricht denn dann dagegen, Alex, wenn ihr euch sogar jeden Tag seht und das für dich offensichtlich so ein Hammergefühl in dir ist, ihr das zu gestehen? Ich habe ihr das gestanden, das ist genau das Ding. Und ich habe in der... Wann hast du es ihr gestanden? Ich habe das ihr vom Dreivierteljahr gestanden. Hm. Wie hat sie reagiert? Sie hat sich eine Woche Zeit gelassen und kam dann mit ihrem Gefühl heraus, mit den Gedanken, dass sie das ein unheimlich tolles Kompliment, als ein unheimlich tolles Kompliment. Ja, versteht hat. Sich von selbst. Aber was heißt das weiter? Nichts weiter, ne? Also. Ach, die Dame hat dich mit dieser Aussage dann stehen gelassen. Sie findet das ein tolles Kompliment. Mit dieser Aussage nach dieser Zeit. Also ich hab auch diese lange Zeit irgendwie wirklich einen Haufen Scheiße durchgemacht, ne? Also ich. Moment, sie hat zu dir gesagt, das ist ein tolles Kompliment. Das ist das schönste Kompliment, was so, und was resultiert aus diesem Kompliment? Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Hast du dann nochmal nachgelegt und hast gesagt, ja, sollen wir dann? Nein, habe ich nicht. Sie legt halt nach, ne? Aber sie legt halt irgendwie nicht auf der Ebene nach, oder nicht auf die Ebene nach, mit der ich was anfangen könnte. Also sie, Also, Alex, lass dich nicht zum Narren halten. Du musst nochmal mit der Frau Julia reden. Und die soll dir eine klare Äußerung formulieren. Das wird ja wohl nicht so schwer sein, nach einem Dreivierteljahr, dass sie über ihre Gefühle sich ausdrücken kann. Ich habe gerade vor diesem Dreivierteljahr habe ich gerade meinen Heroinentzug hinter mich gebracht. Mhm. Ich war vorher auch amphetaminabhängig. Und das war alles nicht aus purer Freude, das war alles bloß auf diesem Ding basierend, dass ich halt irgendwie nicht wusste, wie ich mit diesen Gefühlen für sie umgehen konnte. Ja, aber deswegen ist es ja ganz, ganz dringend, wenn du dich also 8 Jahre schon damit beschäftigt hast, 8 Jahre vielleicht sogar verschwendet hast damit, diese Frau zu lieben in deiner Fantasie, musst du doch jetzt mit deinen 23 Jahren da mal eine Klärung finden. Und die Klärung findest du nur mit ihr. Ich finde, das hört sich nicht gut an. Ich habe fast die Vermutung, dass die von dir nichts will. Ja, sonst hätte die, komme ich nämlich auch. Ja, sonst hätte die schon längst zugepackt. Und das würde dir, glaube ich, sehr gut tun, wenn du dich da 8 Jahre so reingesteigert hast. Wenn sie dir das so richtig ins Gesicht sagen würde. Und da zwingen sie zu, für. Ja, Domian, ich hab sie drum gebeten. Ich habe sie schriftlich drum gebeten, dass sie mir in den Arsch tritt. Sie soll ja nicht in den Arsch treten? Nein, sie soll ja nicht in den Arsch treten? Nein, ich meine halt genau auf dieser Ebene. Ich habe ihr gesagt, was los ist. Mhm. Und was ich für sie empfinde und dass ich mich nicht von ihr trennen kann und nicht von meinen Gefühlen trennen kann, wenn sie mir nicht klipp und klar sagt, hey, Alter, jetzt ist over, okay. Und sie macht das nicht, ne? Sie hält mich halt auf Leine. Ja? Das heißt, nachdem du ihr das damals gesagt hast, hast du nochmal einen Brief geschrieben? Ich habe, nachdem ich ihr das gesagt habe, auch nochmal einen Brief geschrieben. Mhm. Und sie hält mich halt auf Leine, ne? Sie will mir keinen Arschtritt geben. Alter, dann vergiss sie. Vergiss sie, ja. Ja, aber wirklich. Hey, das ist total nett, da warte ich jetzt schon 8 Jahre drauf, ne? Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ne? Mhm. Oh Mann. Okay. Aber wenn du selbst schon so, du merkst es ja selbst, sonst würdest du gar nicht so einen Begriff bringen, wie sie hält mich in alleine. Ja, das ist das Gefühl, bloß ich habe Angst davor, weißt du, in so einer langen Zeit mit so einem Gefühl rumzulaufen, ne? Ein Menschen, von dem man mal mehr gehalten hat als von jemals jemand anderem zuvor. Ja, aber vielleicht, sowas bietet ja auch immer die Chance für einen Neuanfang. Bietet auch die Chance, sich selbst noch ein bisschen mehr zu beleuchten, wie kommt es überhaupt, dass ich mich so sehr in so eine Sache hineingesteigert habe. Und wenn du mir gerade, lass mich das sagen, wenn du mir gerade angedeutet hast, das haben wir jetzt nicht vertieft, brauchen wir auch nicht, dass du aus einer Heroinsucht rausgekommen bist, stimmt, ne? Ja. Dann wirst du dieses mit Leichtigkeit schaffen. Alex, mit Leichtigkeit. Ehrlich, sieh es als einen weiteren neuen Einschnitt in deinem Leben, dass du einfach auf Distanz zu dieser Frau gehst. Es bringt nichts, du hast genügend Jahre jetzt schon damit vertan. Such dir, guck woanders hin. Es gibt 1000 viel nettere Julias als die wahrscheinlich. Gut, dann werde ich das versuchen. Ja, ich bitte darum. Und ich danke dir sehr. Tschüss, Alex. Ja. Tschüss. Kai ist dran und Kai ist 28. Ja, morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Also zum Thema Mücken rufe ich an. Ach, geht aber schnell. Ja, ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich 2-3 Jahre lang starke Probleme damit gehabt, ne? Mhm. Und irgendjemand, ich weiß aber auch nicht mehr wer, der hat mir dieses Hausrezept halt gesagt, iss regelmäßig Rübenkraut. Was? Iss regelmäßig Rübenkraut? Ja, regelmäßig Rübenkraut. Jeden Tag eine Stunde mit Rübenkraut und die bleiben weg auf Dauer. Hat Rübenkraut irgendetwas, was der Körper in sich ausdunstet, was die nicht mögen? Du, ich weiß es nicht. Ich kann es mir im Endeffekt nur so erklären, weil Rübenkraut ist ja wirklich auch ein ganz natürliches Produkt aus der Natur, ne? Mhm. Also ich weiß nicht, also ich habe da auch nicht nachgeforscht. Ich habe mir das nur im Nachhinein mal so versucht. Dann könnten wir auch Äpfel essen, das ist auch ein natürliches Produkt aus der Natur. Ja, okay, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe es versucht für mich zu erklären, ne? Ja. Ich habe ganz einfach festgestellt, okay, das hat ungefähr so, ich muss mal sagen, 4 bis 6 Wochen gedauert, ne? Und ich habe dann aber wirklich die Erfahrung gemacht, also ich habe Ruhe und ich hatte wirklich auch so um die, immer so 10 bis 20 Mückenstiche und ich habe die nachts auch richtig so an meinen Ohren so surren hören. Wieso kann das ist ich das? Du hast gerade gesagt, es hat 5 bis 6 Wochen gedauert, bis die Wirkung einsetzt. Ja, also es scheint wohl... Das heißt also 6 Wochen Rübenkraut essen, bevor man vielleicht etwas merkt. Ja, okay, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich esse es generell gerne. Ich habe es nur, also damals nicht so regelmäßig gegessen gehabt, ne? Und man hat mir das gesagt, also Wer hat dir das denn eigentlich genannt, dieses vielleicht alte Hausmittel? Ich weiß nicht, also ich habe sehr oft mit alternativen Menschen zu tun und irgendjemand war das aus diesen Kreisen. Und also ich muss sagen, ich habe seit damals keine Probleme mehr. Gut, also wir können das ja mal so hinnehmen, ne? Ich ja. meine, man kann nichts damit Schlimmes anrichten. Ich habe einmal in meinem Leben Rübenkraut gegessen und fand's scheußlich. Ist herrlich. Also mit eiskalte Milch und auf schönem Weißbrot schmeckt's göttlich. Ich sagte nicht herrlich, sondern schrecklich. Doch herrlich. Du magst es also. Ja, klar. Ja, also, Petra, vielleicht Rübenkraut. Erstmal 6 Wochen essen und vielleicht tut sich bei dir dann auch was. Ne? Ja, klar. Also ist ein Tipp, ich danke dir. Okay, tschüss. Tschüss, Kai. Jetzt haben wir den Tom. Und Tom ist 26. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo. Nichts Jürgen. Zum Thema... Domian ist dein Nachname, ne? Ja, wie du willst. Du kannst mich auch Domian nennen. Okay, dann sag ich Jürgen. Dann sag Jürgen. Meine Sache ist folgende. Nichts zum Thema... Ich bin gestern... Bitte? Nicht zum Thema Mücken. Nein, nicht zum Thema Mücken. Mhm. Ich bin gestern Abend zur Tür raus, als es endlich geregnet hat. In Strömen. Und da habe ich zwei sehr alte Damen... sich langsam an den Häuserwänden vorkämpfen sehen. Also die haben sich an den Häuserwänden abgestützt, weil sie nicht mehr richtig gehen konnten. Ich bin dann hin zu der einen und habe gesagt, ob ich ihr vielleicht den Arm reichen könnte bis nach Hause. Ich habe gedacht, die wohnen 3-4 Häuser weiter. Dann hatte ich schließlich beide untergehakt und fragte dann, ja, wo wohnen sie denn? Ja, keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Die beiden hatten keine Ahnung, wo sie wohnten. Sie konnten mir ihren Namen nicht sagen. Also ich behaupte jetzt mal stark, die hatten entweder Alzheimer oder das, was man als Altersdemenz kennt. Wie alt waren denn die Frauen, deiner Schätzung nach? Also zwischen 70 und 90, das kann man schlecht sagen, weil sie halt wirklich nichts zu sich selber wussten. So, jetzt hast du die beiden alten Damen am Arm und die wussten nicht wohin. Was hast du gemacht? Ja, ich bin halt mit ihnen die Straße lang gegangen, weil ich dachte, die gehen gleich in ihr Haus, wenn sie es wiedererkennen. Als sie das nicht wussten, bin ich bis zur nächsten Ecke mit ihnen gegangen. Da war eine Schule. Da habe ich dann gesagt, gucken Sie hier, hier ist die Hauptschule. Ob Sie die kennen vielleicht. Kannten Sie nicht. Da habe ich mir dann vorgenommen, bis zur nächsten Ecke mit ihnen zu gehen. Da war eine Kneipe. Habe zwischendurch ein paar Leute getroffen. Die haben dann direkt gesagt, ja, rufen Sie doch die Polizei, wenn die beiden nicht wissen, wo sie wohnen. Das haben die Leute gesagt? Ja, das war mir ein bisschen fremd, weil ich halt weiß, wie alte Leute auf Behörden reagieren können. Also es ist doch schon mehr Respekt da bei alten Leuten als bei mir oder bei dir, denke ich mal. Deswegen wollte ich nicht direkt die Polizei rufen. Ich habe gedacht, vielleicht erkennen sie es irgendwie. Habe dann gedacht, ja gut, holen wir uns mal ein Telefonbuch und suchen mal nach dem Altenheim. Vielleicht kommt ihnen der Name bekannt vor. Hast du dir aber wirklich viel Mühe gemacht? Hat es denn genutzt, die Mühe? Ja gut, was sollte ich tun? Na gut, hast du ja gleich die Polizei anrufen können. Auf den letzten Metern vor dieser Kneipe habe ich einen Mann gefragt, kennen Sie die beiden alten Damen vielleicht? Und dann meinte dieser Mann, oh ja, das ist meine Urgroßtante, Großtante, weiß ich nicht mehr. Der sagte dann auch, in welchem Altenheim die beiden zu Hause sind. Ja, was für ein Zufall, was für ein Glück. Ja, es war wirklich Zufall, weil die... Ja, und dann hast also, du... Wie sind sie dann? Nach ihrem Tempo waren die bestimmt 2 Stunden weit von zu Hause weg. Hast du dann arrangiert, dass sie wieder in das Altenheim kamen? Also dieser Mensch hatte ein Handy dabei und hat dann ein Taxi gerufen. Hat mich eigentlich sehr gefuchst, weil er die beiden kannte und er hat dann einfach, ach, ich habe eigentlich keine Zeit und ich rufe jetzt mal ein Taxi und dann können die beiden zurück in ihr Altenheim. Hast du sie begleitet in dem Taxi? Nee, habe ich nicht. Du hast sie reingesetzt und dahin fahren lassen? Ja, aus einem ganz trivialen Grund. Ich hatte keine Kohle mit. Wer hat das dann bezahlt dann? Ich denke mal das Altenheim später. Ich bin dann Du hast nichts davon gehört, wie Nein, die Sache ich bin zurückgegangen, habe das Altenheim angerufen. Und dann hieß es halt, ja, hier kommt gerade ein Taxi an. Und von da an habe ich nichts mehr gehört. Aber was ich eigentlich fatal finde, war, dass alle Leute, die ich unterwegs getroffen habe, beziehungsweise auch dieser Mensch, die haben ziemlich abgeblockt. Also das fand ich nicht so toll, dass man dann halt sagt, ja gut, komm, Alzheimer, rufen wir mal die Polizei. Wobei, das auch kein schlechter Rat gewesen wäre. Natürlich hätte ich mich ja, auch darum gekümmert. Darauf wäre ich auch irgendwann gekommen. Mm, mm. Nur es hat halt zum Beispiel keiner unterwegs angeboten, ja, kommen Sie mal rein. Also können die beiden sich mal setzen oder es, so. Es sieht so aus, als seien die alten Damen ausgebüxt oder die haben sich verlaufen. Die sind, also was ich rausgefunden habe, ist, dass sie nachmittags losgegangen sind. Mm. Und zwar abends um 10. Mm. So wie ich die Situation in Altenheimen kenne, wird da so um 5, 6, 6 Abendbrot gegessen. Das heißt, die wurden schon richtig vermisst, denke ich mal. Also was sagt uns diese Geschichte? Die Geschichte sagt uns Schlimmes letztendlich. Ne? Ja, also die sind stundenlang durch die Stadt getapert, ohne dass sich irgendjemand gekümmert hat. Aber Gott sei Dank haben sie dich getroffen. Und schön, dass du es so geregelt hast. Und wollen wir uns mal ein Beispiel dran nehmen, wenn wir selbst in eine solche Lage kommen. Ja gut, ja, schön, dass ich denke mal, das sollte jeder so machen. Ja, das finde ich auch. Danke für deinen Anruf. Alles Gute, Kai. Tschüss. Ja, Tom, nicht Kai, Tom. Ja. Jetzt habe ich den Stefan und der ist 20. Oh, hi Domian. Hi Stefan. Ich habe auch was noch zum Thema Mücken. Und Mücken auch noch, ja. Ja. Und zwar habe ich da heute bei Galileo was gesehen. Das ist ein Wissenschaftsmagazin bei ProSieben, ne, glaube ich. Ja, genau. Mhm. Und da wurde was vorgestellt, und zwar nennt sich das die Maus. Die kommt jetzt zum 1.6. in die Apotheken. Das ist so ein kleines Gerät, sieht also aus wie eine Computermaus. Und hat dann vorne so eine kleine Metallfläche dran, die dann 3 Sekunden lang auf knapp 50 Grad erhitzt wird. Und dadurch soll halt das Eiweiß, halt dieses Gift, was die Mücken absondern in der Haut, das soll dadurch dann zum Platzen gebracht werden und dann ist der Mückenstich nach kurzer Zeit weg. Also das heißt, dass man diese Maus auf den Mückenstich drauf drückt. Richtig, dann drückt man auf den Knopf, dann wird das 3 Sekunden lang halt heiß gemacht und dann ist er weg. Das tut aber dann nicht sehr weh? Ich habe es selber noch nicht ausprobiert, weil das Gerät halt erst zum 1.6. rauskommt. Ich habe es nur gesehen. Haben die auch einen Preis genannt? Ja, es sollen 49 irgendwas kosten. Haben die das nur so vorgestellt oder haben die es auch bewertet? Haben die gesagt, das ist okay, das funktioniert? Ich meine, die hätten auch gesagt, das ist ganz gut. Also sie haben es zumindest mit einer Person ausprobiert und die war wohl begeistert. Ich weiß nicht, vielleicht kommt heute Nacht noch eine Wiederholung von Galileo. Stimmt, manchmal kommt das nachts auch, ja, stimmt. Eben. Guck ich mir das Wer an. Interesse hat, kann sich das gerne mal angucken. Hast du denn, also das ist schon mal ein Tipp, ne? Die Maus, Petra. Ja. Petra, die Maus kann man demnächst kaufen und damit kannst du deine Mückenstiche vielleicht wegbrennen. Hast du denn vielleicht noch irgendein Hausmittel, einen Tipp, was Oma oder die Uroma gemacht hat früher? Wüsste ich jetzt nicht. Also ich weiß wohl, früher in der Grundschule hatten wir da mal irgendwas, so ein Kraut, was auf den Wiesen wächst. Ich weiß nicht, was das ist, irgend so ein Unkraut. Das hat man in die Blätter ausgedrückt und sich da drauf gerieben, aber wirklich geholfen ist es auch nicht. Hat es auch nicht geholfen. Na gut, also vielleicht hilft die Maus. Ich danke auch für deinen Anruf. Danke. Stefan, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Annette Bastian und morgen haben wir unsere Sendung Domian bringt Liebe. Wir werden uns zahlreiche kurze Videos anschauen von Leuten, die auf Liebessuche sind, die einen Partner suchen. Und diese Leute werden sich in diesen Videos sehr schön präsentieren. Und ihr alle, die ihr auch sucht, habt dann die Chance zu sagen, ja, der ist es. Den finde ich sehr nett, den finde ich sehr scharf oder die finde ich doch sehr schnuckelig. Den oder die möchte ich kennenlernen. Wir rufen bei Domian an und wir verkuppeln euch dann. Und vielleicht wird da ja eine ganz große Liebesgeschichte raus. Also morgen, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und sage dann bye bye, bis morgen. Ciao.